ARD. Etappe Fourmier. Also, wenn auch die Miesmacher von beiden Seiten kommen, von der Front und vom Hinterland, wir in der Etappe werden uns den Krieg nicht verekeln lassen. Bei uns sauft und hurt man noch ganz tüchtig. Da deutet nichts auf einen Verzichtfrieden. Der Kronprinz, der hat einen richtig gehenden Harem. Erst neulich hat er einen famosen Zuwachs bekommen. Und die Eltern, die etwas dagegen hatten, die hat er einfach abschieben lassen. Nur die Sache im Westen wird gemacht. Und schließlich, was will denn das Hinterland? Wir schicken ihm ja, was wir können. Ich höre, dass bei Wertheim schon die Kriegsbeute von Lille verkauft wird. Das muss ich nach Hause schreiben, wie fein wir hier jetzt raus sind. Am 8. Mai. Lieber Freund, ich bin dem Requisitionsdienst der Etappe Fourmies zugeteilt. Wir nehmen der französischen Bevölkerung alles. Blei, Messing, Kupfer, Kork, Öl und so weiter, Kronleuchter, Kochherde, alles, was von fern und nah zusammenkommt, wandert nach Deutschland. Ist oft sehr unangenehm, den jungen Frauen ihre Hochzeitsgeschenke wegzunehmen, aber die Kriegsnotwendigkeit zwingt uns dazu. Zusammen mit einem meiner Kameraden habe ich neulich einen hübschen Fang gemacht. In einem vermauerten Zimmer fanden wir 15 Musikinstrumente aus Kupfer, ein ganzes Orchester, ein ganz neues Fahrrad, 150 Bettlaken und Handtücher, die allein ein Gewicht von 25 Kilogramm ausmachen. Außerdem noch eine Menge anderer Gegenstände. Kannst dir die Wut der alten Hexe vorstellen, der die Sachen gehörten. Ich habe sehr gelacht. Alles zusammen hatte einen Wert von mehr als 10.000 Mark. Einige Ballen Schafwolle und viele andere Gegenstände. Der Kommandant war sehr zufrieden und wir sollten sogar eine Belohnung bekommen. Vielleicht auch noch dazu das Eiserne Kreuz. Und dann gibt es hier junge, hübsche Mädchen, die hübsch zu entjungfern sind. Es grüßt dich. Zirkus Busch, Massenversammlung für einen deutschen Frieden. Im Westen Lomi und Brie und die flämische Küste wird nicht wieder herausgegeben. Im Osten die bekannte Festungslinie, die Ostpreußen nie mehr bedrohen darf, muss in irgendeiner Form in unserer Hand bleiben. Kurland und ein Stück von Litauen wird nicht wieder herausgegeben. Verbunden sind mit Kurland Livland und Estland, dort flattert die Notflagge. Da müssen wir helfen. Hurra! Hurra! Hurra! Ein fester Bund ist unser Gott. Ein guter Wert und Waffen. Verehrte Volksgenossen, ich werde mich kurz fassen. Ich habe nur eine Forderung, die uns alle beseelt, vorzubringen. Fort mit dem Weltgewissen! Hurra! Hinweg mit dem Weltbrüdergeist! Das deutsche Machtgewissen allein sei unser Gebieter und Führer. Sein Losungswort lautet: mehr Macht, mehr deutsche Macht! Hurra! Wen sein Weltgewissen oder sein Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber der Menschheit etwas anders reden oder schreiben lässt, als was des deutschen Schwertes Machtsprache gebietet, der ist und bleibt ein armseliger politischer Träumer, ein trüber Wolkenwandler. Ich will der geehrten Versammlung nur eines zu bedenken geben. Die Schädigung der Volksmoral durch den Krieg hat kürzlich der Finanzminister durch den Hinweis auf die Siegestaten unseres Heeres zu beschönigen gesucht. In der Bibel aber heißt es, was hülf es ihm, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Mit dieser Auffassung der Bibel deckt sich die Auffassung der modernen Kultur, nämlich, dass die moralische Zersetzung des Volkskörpers durch Betrug, Diebstahl oder Schwindel von dem Ruhm der Waffen nimmermehr verjoldet werden kann. Großstaatsinstitute wie die Post sind zu Diebeshöhlen geworden. Ganze Klassen der Bevölkerung in den bodenlosen Abgrund geschleudert. Alles aus der unersättlichen Gier nach Gewinn. Meine verehrten Anwesenden, ich werde mich kurz fassen. Denn die Richtlinien für einen deutschen Frieden stehen so klar vor unser aller Augen, dass wir sie mit Händen greifen können. Eine Versöhnung Frankreichs durch Güte ist unmöglich. Wir müssen Frankreich so ohnmächtig machen, dass es niemals wieder angreifen kann. Dazu ist notwendig, dass unsere Westgrenze weiter vorgeschoben wird. Die nordfranzösischen Erstlager müssen uns zufallen. Das ehemalige Belgien darf militärisch, politisch und wirtschaftlich nicht mehr aus der Hand gelassen werden. Wir brauchen ferner ein großes afrikanisches Kolonialreich. Um das sicherzustellen, benötigen wir Flottenstützpunkte. Eine unerlässliche Bedingung ist die Vertreibung Englands aus dem Mittelmeer, aus Gibraltar, Malta, Zypern, Ägypten und seinen neuen Eroberungen im Mittelmeer. Gott sei England! Dazu käme natürlich eine Kriegsentschädigung. Namentlich in der Weise, dass die Feinde gezwungen würden, einen erheblichen Teil ihrer Handelsflotte uns zur Verfügung zu stellen, uns Gold, Nahrungsmittel und Rohstoffe zu liefern. Hurra! Hurra! Hurra! Ferner! Michaelerplatz, die Burgmusik zieht vorbei. Einzelabteil 1. Klasse. Der Oberstleutnant des Generalstabs, Maderer von Mulatschak. Ich und du, blinde Kuh, der größte Gauner, das bist du. Hoppla, hopp, mein Mädle. Umarme dich im Geiste, mein Lumpel. Hast die 600 Kilo Dörrgemüse, was? Aber na, aber na. Ach doch, schau ja. 1 Million Kronen per Wagon hast gemacht. Ja. Ich noch nicht, du Schlankel, du Schlankel. Ich habe ein kolossales Geschäft mit Speck im Petto. Nein, kein Vetter. Kajestät, der Meiser kann mich gern haben. Der kann mich. Was? Der Zeiger, der Ehrenpunkt, Leopold. Leopold. Schmeiß ihm Leopold so ein. Halt trommel ich auf seinem Kakadu, den er hat das gemacht, du Ehrenpunkt, du Fraß, du. Ah ja, das soll ja seine Schwiermutter erzählen. Die macht noch bessere Geschäfte. Oder seine Tante, die. Recht haben sie. Wann ich Herz zu ihm wäre, ich raube die Schatzkammer aus. Und der Salvador. Oh je, haben wir Spaß gehabt. Was, Schatzi? Ist ja eher als Wurst. Ich bin gedeckt. Was, Mutzikam? Oh, ja. Ich bin riesig stolz. Ich habe jetzt ein Sparkassenbuch. Das ist mein Reglement. Hoppla, mein Lumpi, du. Ja, ich kann nur sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem Krieg. Jeder Waggon 5000 Kronen Provision läuft als Militärfrachtgut. Aber dass du nicht glaubst, ich arbeite nicht selber auch. Oh, der Speck, du wirst schon sehen, was. Was schaust du denn, du standeswidrige Zivilistenbagage? Alle habe ich ausgeschmeißen lassen aus dem Coupé. Das andere wissen Sie, mein Lumpi, die sollen sich doch stechen. Hängt's euch alle auf. Was hängen mir's alle auf? Sollen's krepieren fürs Vaterland, wenn's auf der Massigseite herstellt. Den psoffenen Kerl, den habe ich erschießen lassen. Ich bin gedeckt, Mausi. Ich bring dir Raten, du schmeckst, na, 120 Pfund Schweinernes bring ich. Was? 11 ist schon? Aha. Gleich sind wir da. Gleich sind wir in Steinbrück. Oh, jetzt, wenn Sie jetzt nicht parieren, ich habe telefonisch Befehl gegeben, dass der Dings den Schnellzug warten, dass der. Er weiß ja nicht, der Trottel, das ist für dich, mein Arscherl, du Sackerheit, bin ich wieder geil auf dich. Ja, warum kommt denn der nicht, der Saukerl von einem Burschen? Gleich ist Steiermark, Steinbrück. Die schlagen eine Brücke, das. Was schaut's denn? Steinbrück. Ja, war nur kein Pallermatsch, muss ich. Ach, ein Schlaf habe ich. Es ist ja alles Wurst. Im Dorfe Postabitz. Eine Frau sitzt an einem Tisch und schreibt. Eine dir unvergessliche Frau, Anna. Innigst geliebter Gatte, ich teile dir mit, dass ich mich verfehlt habe. Ich kann nichts dafür, lieber Gatte. Du verzeihst mir schon alles, was ich dir mitteile. Ich bin in Hoffnung geraten von einem anderen. Ich weiß ja, dass du gut bist und mir alles verzeihst. Er hat mich überredet und sagte, du kommst so nicht mehr zurück vom Felde und hatte dazu meine schwache Stunde. Du kennst ja die weibliche Schwäche und kannst nichts Besseres als verzeihen. Es ist schon passiert. Ich dachte mir schon, dir muss auch schon was passiert sein, weil du schon 3 Monate nicht mehr geschrieben hast. Ich bin ganz verschrocken, als ich deinen Brief erhalten habe und du noch am Leben warst. Ich wünsche es dir, aber verzeih es mir, lieber Franz. Vielleicht stirbt das Kind und dann ist alles wieder gut. Ich mag diesen Kerl nicht mehr, weil ich weiß, dass du noch am Leben bist. Bei uns ist alles sehr teuer. Es ist gut, dass du fort bist. Im Feld kostet dich wenigstens das Essen nichts. Das Geld, was du mir geschickt hast, kann ich sehr notwendig gebrauchen. Es grüßt dich nochmals, deine dir unvergessliche Frau Anna. Askabe! Straskave! Straskave! Straskave! Straskave! Berichte! Berichte! Straskave! Extrakave! Berichte! Extrakave! Abwe! Berichte! Extrakave! Extrakave! Liebes Mal bei einem Chorkommando. Das Gelage neigt sich dem Ende zu. Ja, der Olle Noah, der hat's gewusst. Na, Prösterchen. Ach, meine Herren, also, nachdem unser Offizierschor ein 4-jähriges beispielloses Ringen, also gegen die Übermacht einer Welt überstanden hat, also setze ich das Vertrauen auf meinen Stab, indem ich überzeugt bin, wir werden auch für ihn unerschrocken tunlichst die Spitze zu bieten. Kampfgestellt gegen unsere heldenmütigen Soldaten, diese Braven, gehen sie 9 Siegern entgegen. Wir wanken nicht. Wir werden den bis ins Mark getroffenen Feind zu treffen wissen, wo immer er sei. Und der heutige Tag, meine Herren, wird einen Markstein bilden in der Geschichte unserer glorreichen Wehrmacht. Immer da! Oh. Jawohl! Drauf und dran! Von Ihnen aber, denen die schwerste Aufgabe in diesem beispiellosen Kampf obliegt, die von unserer in Not und Tod getreue Mannschaft, der die unermüdlichste Pflicht aufgezwungen ist, also, ich erwarte von euch allen, dass ihr bis auf den letzten Hauch von Mann und Ross mit in Ansetzung eure Pflicht erfüllen werdet. Es gibt einen letzten, aber heißen Strauß. Und wir wissen, dass es um nichts Geringes geht. Fürwahr, stimmen doch alle hier, jeder Mann. Und ein jeglicher stellt seinen Mann auf seinen Posten, um auszuhören und deshalb, wohin den Soldaten unsere Pflicht hingestellt hat und der allerhöchste Dienst uns hingesetzt hat. Denn, meine Herren, wir alle wissen, das Letzte, was der Offizier, vernehmliche Stabsoffizier besitzt, das ist sehr wohl seine Ehre. Sie haben es erraten, meine Herren. Seine Ehre. Und die werden wir sich nicht. Also, ich weiß schon, es gibt solche subversive Elemente, die bis ganz vorne in die vollste Linie hineinreichen. Aber, meine Herren, uns können sie nicht das Wasser reichen. Nein, oh, oh, oh. Unser Menschenmaterial, das hält noch was aus. Pflicht des Soldaten, meine Herren, ist es, sich gut zu schlagen. Und wir haben sich gut geschlagen. Fürwahr, diese Tapferen, die vorangegangen sind und alles in die Schanze geschlagen haben, wir gedenken ihrer, denn sie haben die Fahne ihres Regiments hochgehalten und tunlichst mit ihrem Blute besiegelt. Meine Herren, wir leben in einer großen Zeit. Und die für unser Vaterland unschätzbaren Früchte sind noch im Wachsen. Sein Ansehen in der Welt. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden. Den horrenden Seelenaufschwung, den wir mitgemacht haben. Ja, ist das vielleicht nichts? Ha? Ja, nun trennt uns nur noch ein Schritt und wir haben den Lorbeer unüberwindlich erreicht. Seine Majestät, der deutsche Kaiser und seine Majestät, unser oberster Kriegsherr, unser allergnädigster Kaiser und König, mitsamt dem angestammten Herrscherhause, sie leben hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Was servierst denn da? Hä? Exzellenz, biete gehorsamst Handgranaten. Das sind ja Eisbomben. Die heißen es bei uns nämlich Handgranaten. Also, in Gottes Namen. Handgranaten her! Ja, Handgranaten her, dann haben wir doch noch mal. Seid ihr Österreicher, schneid ihr Kerle. Na, wir haben kürzlich Mützelsuppe und den Schlachtpastete mit Blutwurst gehabt. Ach, ja, dann zum guten Ende gab's dann Torpedos mit Schlagsahne. Ja, wer sorgt für solche Gäste, so wie es bei uns geschieht? Ihr springt, versinkt, wird fest, doch immer mit Gemüt. Jawohl, bravo, mein Lieber, bravo. Auf das deutsche U-Boot, ho! Ho! Ho! Exzellenz, ich bin kein Wortemacher. Und einen Toast zu leisten, dazu reicht's nicht mehr. Dazu ist euer Ungarwein. Aber so viel kann ich noch sagen. Ihre Worte haben auch zu meinem deutschen Herzen gesprochen. Wo Disziplin fehlt, kommt das dicke Ende nach. Der schlappe Geist, der bei euch Österreichern in eurem Hinterland herrscht, würde unfehlbar auch die Front zum Wanken bringen. Ja, es lebe die deutsche Organisation! Jawohl, bravo! Ja, oh, oh. Ja, ja, oho, ja, auch mir! Wir, meine Herren, auch wir! Oho, das gibt's nichts. Wir folgen unserer Feinde! Was hab's denn? Jo, wer tummelt denn da? Ah, der Telefonoffizier. Exzellenz. Ach, das ist ein solcher Hund. Was ist los? Stellung, zusammentrommelt. Annäherungsräume liegen unter schwerem Vernichtungsfeuer. Also diese Chinesen, die verderben einem die schönsten Erfolge. Das gar nicht ignorieren. Geht aber her. Reserven eingesetzt, Abschnittsreserven vollkommen aufgebraucht. Batterien müssen in Aufnahmestellung zurückgenommen werden. Ja, Donnerwetter noch mal. Nicht so weit einsehen. Heute brauche ich einen klaren Kopf. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.